Albrecht V. von 1550 bis 1579 wurde Beschützer dieses Kollegs. An seinem Namen hängt das furchtbare Wort: Lieber will ich keine Untertanen haben als schlechte Katholiken und ungestrafte Verbrecher. Schon Ignaz von Loyola gab Albrecht einen jesuitischen Beichtvater und alle Fürsten dieses Hauses wurden von da ab mit wenigen Unterbrechungen auf lange Zeit hinaus durch den Jesuitengeneral in Rom geleitet. Bayern wurde der Hort des Jesuitismus in Deutschland und die oberdeutsche Provinz die ergebenste Provinz des Ordensgenerals. Ignaz von Loyola sandte dem Bischof von Augsburg einen Beichtvater und gewann Einfluss auf den niederen Klerus. Das Kriegsheer des Jesuitengenerals verstärkte sich in Bayern und die Not des Volkes stieg. Zitat: Als alle Mittel nicht den gehofften Erfolg zeitigten, schritt man zu kräftigen Maßregeln. Wer dem Glaubensirrtum nicht entsagte, wurde aus dem Lande getrieben. Vergebens wiederholten auf den Landtagen die Vertreter des Adels und des Bürgerstandes Klagen über die erzwungene Auswanderung des Bürgerstandes, indem sie nachdrücklich geltend machten, dass Städte und Märkte ihrer wohlhabenden, fleißigen Bürger beraubt wurden. Noch im Jahre 1750 stellten die Vertreter Münchens dem Herzog vor, wie unverkennbar sich die Hauptstadt entvölkere und verarme, da die vermögenden Bürger wegen der Strenge in Religionssachen massenhaft auswanderten und Handel und Gewerbe dadurch darniederlägen. Auch das irrgläubige Bauernvolk wurde haufenweise von seinen Gütern verjagt und in das Gefängnis geworfen, selbst Weiber mit Säuglingen an der Brust. Zitat Ende. So stellt die Geschichtsforschung fest. Wilhelm V. von 1579 bis 1597, der Fromme, schritt auf dem Wege seines Vaters fort. Den Weisungen des Jesuitengenerals kam der Herzog noch gründlicher nach als sein Vater. Der Orden bereicherte sich. Die inzwischen in Bayern entstandenen Kollegien wie München, das bald den Namen des deutschen Rom erhielt, Dillingen, Augsburg, Eichstätt, Regensburg, Passau, Landsberg und Altötting wurden auf Kosten des Landes mit Besitz und Gütern ausgestattet. Aber das Volk verarmte immer mehr. Hatte der Bauer vor 100 Jahren 28 Kreuzer Steuern zu zahlen, so hatte er jetzt 100 Gulden abzugeben. 7 Millionen Gulden Schulden hatte das Herzogtum Bayern. Das Erziehungswesen in Bayern kam ganz in jesuitische Hand. Hexenverbrennungen steigerten die Entvölkerung. Noch bedeutungsvoller sollte es werden, dass Wilhelm V. seinen Sohn Maximilian jesuitischen Geistlichen und dem Jesuitenkolleg in Ingolstadt in Dressur übergab. Während so in Bayern das Haus Wittelsbach seine Schuldigkeit gegenüber seinem Jesuitengeneral getan hatte, hatte auch der habsburgische Zweig Steiermark sich immer mehr in dessen Dienst gestellt. In den österreichischen Landen waren in Innsbruck, Wien, Graz Jesuitenkollegs entstanden. Der Herzog von Steiermark sandte seinen Sohn Ferdinand ebenfalls auf das Jesuitenkolleg nach Ingolstadt zur Dressur, wo er gleichzeitig mit Maximilian von Wittelsbach abgerichtet wurde. Weniger klug als dieser wurde er umso fanatischer. Er schwor auf einer Wallfahrt nach Loretto, dass er in seinem Lande die Ketzerei ausrotten und nicht eher rasten würde, bis der richtige Glaube wiederhergestellt sei. Sehr bald, nach vollendeter Dressur 1596, konnte er in seinen Erblanden, und zwar mit Hilfe bayerischer Beamten, die Arbeit zum Heile der Seelen nach Weisung des Jesuitengenerals aufnehmen, wie sie das Haus Wittelsbach schon geleistet hatte und unter Maximilian weiterführte, der in Bayern von den Jesuiten ein Spitzel- und Polizeisystem drückender Art schaffen ließ. Er brauchte solch System, um Hexen in nötiger Zahl verbrennen zu lassen. Auch in anderen Gegenden Deutschlands, namentlich an der Pfaffengasse, dem Deutschen Rhein, hatte der Jesuit Kollegien gegründet, sich überall selbst und mit seinem anwachsenden Kriegsheer, besonders mit den Schülern des germanischen Kollegs der Reformation entgegengeworfen und vor allem sich in den alten Bischofssitzen festgesetzt. An vielen dieser Sitze Mittel- und Westdeutschlands war die Lage für sein Eingreifen eine günstige. Durch Übertritt von Bischöfen zum Protestantismus war sie da selbst verworren. Die Gemüter befanden sich in Gärung. In Köln selbst vermochte der Jesuitenorden den Übertritt des dortigen Erzbischofs zum Protestantismus zu verhindern und dadurch diese Stadt der römischen Kirche zu erhalten. Es entstanden noch jesuitische Niederlassungen in Freiburg im Breisgau, in Bamberg und Würzburg, Paderborn, Münster und Meppen. Die nordwestdeutschen Gründungen fanden Rückhalt an der grausamen Gegenreformation unter den Flamen in den spanischen Niederlanden. Unter der Führung der jesuitischen Beichtväter schlossen sich katholische Fürsten in der katholischen Liga zusammen und traten immer anmaßender auf. Der Herzog Maximilian von Bayern scheute sich nicht, die protestantische Reichsstadt Donauwörth zu vergewaltigen. Erzherzog Ferdinand von Steiermark war inzwischen als gutes Werkzeug der Jesuiten mit Zustimmung des schwachen Kaisers Matthias, König von Böhmen, und gleich darauf, nach dessen Tode, deutscher Kaiser geworden. Die Jesuitengenerale Acquaviva und Vitellecci hatten nun sowohl in ihm wie in Maximilian von Wittelsbach Fürsten in der Hand, mit denen sie nun ihre grauenvollen Absichten in Deutschland durchführen konnten. Der Geschichtsforster Pförer schreibt, Zitat, nachdem die Jesuiten sich unter den beiden kindesschwachen Nachfolgern Kaiser Maximilians II. Völlig festgesetzt und gewissermaßen Herr im Hause Österreich geworden waren, Pförer erwähnt nicht das Haus Wittelsbach, traten sie offen mit ihren großen politischen Plänen hervor. Es galt jetzt nicht mehr bloß einige Provinzen durch Schlauheit zu gewinnen, sondern ganz Deutschland, und durch Deutschland sollte das protestantische Europa und die Reformation unterdrückt werden. Eine ungeheure Revolution wollten sie, die Jesuiten, durchsetzen. Der Dreißigjährige Krieg ist das Werk dieses Ordens. Die Fürsten und Könige, die in diesem furchtbaren Kampfe für die katholische, für die jesuitische Sache fochten, spielten die Rolle, welche ihnen die Jesuiten geschrieben hatten. Zitat Ende. Es wurde für das deutsche Volk von ungeheurem Verhängnis, dass sich deutsche Fürsten hierzu missbrauchen ließen. Ferdinand II., ganz in der Hand seines jesuitischen Beichtvaters, zögerte in Erinnerung seines in Loreto geleisteten Eides nicht, die Befehle des Jesuitengenerals, die er bereits in seinen Erblanden und auch in Ungarn rücksichtslos durchgeführt hatte, nun auch der Bevölkerung Böhmens aufzuzwingen.